unseren jungen Herzen das Band auf. Marschiert voran, die Fahne führt. Mit unseren Fahnen ist der Sieg. Fliegt deutsche Fahne, fliegt, ja, fliegt das Band auf. Marschiert voran, die Fahne führt. Mit unseren Fahnen ist der Sieg. Fliegt deutsche Fahne, fliegt. Wir Soldaten, von Grenze bis zur Grenze steht ein Heer von jungen Bauern. Was wir geackert uns gesät, das soll uns überdauern. Das Band auf, marschiert voran, die Fahne führt. Mit unseren Fahnen ist der Sieg. Fliegt deutsche Fahne. Den wir so.